Wie schnell die Zeit vergeht, ich sage hallo und herzlich willkommen zu Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik hier bei uns bei radio-talentfabrik.de. Ja, der April hat begonnen. Wir haben heute den 3. April und so langsam wird es auch peu à peu wärmer in unserem schönen Lande hier. Ich muss sagen, heute ist noch ein bisschen bewölkt in Berlin. Nichtsdestotrotz ist es nicht kalt und das ist ja schon mal was Wundervolles. Genau, ich bin noch ein bisschen begeistert von dem aufkommenden Frühling. Heute ein wenig verschnupft, meine Ohren sind ein bisschen zu. Ich hoffe, dass es kein Handicap ist für die heutige Show. Glaube aber nicht. Was ist heute im Programm? Ich habe ja schon bei Facebook gepostet, dass heute Udo Lindenberg dabei sein wird. Jetzt wird man sich fragen, wie Udo Lindenberg bei einer elektronischen Sendung? Gar kein Problem, denn auch Udo Lindenberg hat so ein paar elektronische Elemente in ein, zwei Liedern dabei. Und lasst euch einfach überraschen, welchen Song ich da für euch herausgesucht habe. Ja, dann gibt es auch noch einen wunderbaren Track von Deichkind. Also Deichkind ist dem einen oder anderen bekannt, auch über 5 Sterne Deluxe, das Bo genannt. Da habe ich auch einen Track für euch. Dann noch den einen oder anderen, den ihr bestimmt kennt. Joe Jetson ist wieder dabei. Roixcope habe ich auch wieder was davon für euch mitgebracht. Kommt jetzt auch gleich nach Vanguard, I Remember June. Das ist der Track, den wir im Moment hören. Ja, und ansonsten würde ich einfach sagen, lasst euch überraschen. Vielleicht wird es heute ein bisschen länger wie sonst. Also normalerweise ist ja immer 2 Stunden am Start, aber ich habe heute ein bisschen längere Playlist und habe mir auch das Okay geholt. Das heißt, wenn ich überziehe, ist gar keine Sache. Ich darf heute überziehen, so lang wie ich will. Also wenn ihr Bock hättet, ich könnte sogar bis heute Nacht um, aber das geht nicht. Ich muss ja morgen arbeiten, von daher... Ja, ihr merkt schon, ich bin heute redseliger wie sonst, habe heute richtig Lust auf die heutige Show. Wird vielleicht auch ein bisschen experimenteller, man weiß es nicht, also bleibt einfach dran, lasst euch überraschen und geht mit mir auf eine wunderbare Reise ins Elektroland hier mit eurem Kamo Romakanski und eurem Lieblingssender radio-talentfabrik.de. Genau, ja, radio-talentfabrik.de. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir jetzt noch hier Vanguard, I Remember June, auslaufen. Und dann fangen wir auch schon gleich an mit Roixcope, Someone Like You. Danach kommen 2 Songs von Joe Jetson. Den kennt ihr ja auch, habe ich auch schon öfters mal gespielt. Ich mag den Typen einfach, der macht richtig guten Song. Und danach kommen wir auch schon zu einem kleinen Deutschblock. Lasst euch da auch mal überraschen, denn ich habe heute nicht nur den Udo Lindenberg im Programm, sondern auch Such a Search featuring Jazzkantine. Ich höre jetzt auf zu labern. Ich bin heute redselig, ich sollte weniger Cola trinken. Egal, nichtsdestotrotz fangen wir jetzt an mit unserer wunderbaren Reise, in die Welt der elektronischen Musik, wundervolle Welt der elektronischen Musik mit Kamo Romakanski. Und ja, genau, dann geht's jetzt los. Someone like me with someone. That's what's up. Yeah. Traum, befreie deinen Geist, flieg mit mir durch Zeit und Raum. Lass dich einfach fallen und dich von Gefühlen leiten, ob Ebbe oder Flut, wir sind Herr der Gezeiten. Mit dem, was uns umgibt, leben wir in Harmonie. Aborigine, Lebensphilosophie wird Strategie, weil wir uns besinnen auf das, was das Leben lebenswert macht. Werden Opfer gebracht, werden wir ausgelacht, weil man uns Träumer nennt, man bläst in die Glut, solange bis die Seele brennt. Doch wir sind feuerfest, wie Asbest, breiten uns aus wie die Pest. Sind unausstehlich aus Protest. Fantasie ist die Nahrung, die uns am Leben hält. Traumwelt, wir machen das, was uns gefällt. Komm und folge mir in ein anderes Bewusstsein. Nimm meine Hand und lass uns Träumer sein. Ich bin ein Martin Luther King, lass Freiheit regnen. Deswegen sind wir gegen blinden Stolz und werden ihn zerlegen. Nicht aufgeben, wir sind überlegen Träumer, und wir träumen vom Fliegen über Überheblichkeit, Lügen und Intrigen. Wir sind ein Wunder, das Wirklichkeit wird ein Fels in der Brandung, der nicht so schnell zerstört. Mit Nerven aus Draht, auch wenn alles im Himmel stinkt, sind wir ein Diamant, den man nicht aus der Fassung bringt. Doch gesellschaftlich gesehen sind wir ein Skandal, total anormal, wir entsprechen nicht dem Ideal. Scheißegal, man lebt nur einmal, also stell dich dem Duell mit dem Träumen im Rebell. Wir geben nicht auf, wir sind viel zu gut drauf, wir leben unseren Traum, also weckt uns nicht auf. Ich bin ein Träumer. Ich habe einen Traum. Komm und lass uns Träumer sein. Technologie, nachher beherrscht sie euch und nicht ihr sie. Das verteilen. schleicht er sich als Spion in den Kreml und dann ist Pentagon mit einem Knips an den Chips, mit Trick an den Daten und die scheiß Raketen können niemals starten. Sie fahren Stück für Stück in die Sperrmüllgarage zurück. Sie verschrotten sich von selber. Herzlich willkommen zu unserem 5-Sterne-Deluxe-Sprachkurs. Bitte sprechen Sie jedes Wort nach. Du Synapsen. Bitte knacken Sie mit den Synapsen. Fohlenrolle. Fohlenbraten. 1 Kilo 14,95. Cannabis Cup 1907. Ego, Ego, nur ich, nur ich, nur ich. Ego, Ego, Ego, nur ich, nur ich, nur ich. Verzerrt. Der Nachbar klingelt hektisch, oh, das hab ich nicht bemerkt. Ich fahre durch die Stadt, als wär ich in GTA 4. Den Parkplatz für Behinderte hab ich mir reserviert. Es wird so unselbstentiert, wenn's um mich geht, engagiert. Ich rede laut am Telefon, weil ich bin von mir fasziniert. Ich hab mit mir kein Problem, du etwa, dann musst du gehen. Mit sowas halt ich mich nicht auf, ich kann mich so gut verstehen. Nur ich. Nur ich, Ego, Ego, nur ich, nur ich, nur ich, Ego, Ego. Du triffst das ab von deiner Passion. Nur ich, die hat dein Kopf fast nicht bestellt. Ego, Mission. Ego, Ego. Denke nicht, du kriegst was ab von seiner Passion. Nur ich, die hat dein Kopf fast nicht bestellt. Ego, Mission. Ego, Ego. Alles tanzt nach meiner Pfeife, anders kenn ich's einfach nicht. Anders will ich's auch nicht haben, ich schau so gerne mein Gesicht. Ich flash mich selber weg, salü, monsieur, avec plaisir. An mir wird nicht gezweifelt, ich bin überzeugt von mir. Egoistisch, egoman, fang ich was mit mir selber an. Geh da weg von meinem Kram, da lass ich nur mich selber ran. Ich bin immer meiner Meinung, ich krieg immer meinen Willen. Vertrauen. Alles andere ist Betrug. Ich brauch nicht mehr Selbstvertrauen. Davon hab ich schon genug. Die Welt dreht sich nicht um die Sonne. Nein, sie dreht sich nur um mich. Mein Ego wiegt ne Tonne und ich steh auf das Gewicht. Alle wollen so sein wie ich. Ich will so bleiben wie ich bin. Alle interessieren mich nicht. Ich glänz hier im Rampenlicht. Was ich nicht will, was man mir tut, das füg ich gerne anderen zu. Und wisst ihr, worin ich noch recht hab? Ihr seid nicht ich, weil ihr Pech habt. Pech hab. Lässt was ab von seiner Portion. Die hat er nur für sich bestellt. Egolution. Denke nicht, du kriegst was ab von seiner Portion. Die hat er nur für sich bestellt. Denke nicht, du kriegst was ab von seiner Portion. Nur ich. Die hat er nur für sich bestellt. Egolution. Denke nicht, du kriegst was ab von seiner Portion. Nur ich. Die hat er nur für sich bestellt. Egolution. Egolution von Deichkind. Deichkind, eine sehr interessante Formation bzw. Gruppe. Es ist eine Hamburger Hip-Hop- und Elektro-Formation. Nebensänger und MC Philipp Grütering ist da auch unbedingt oder ist auch dabei. Ferris MC. Des Weiteren das Bo, der hat damit auch schon gearbeitet mit der Formation, und T-Raumschmiere, da gibt es auch so einigen Sachen, zum Beispiel von 2009 Brenner. Ja, davor habt ihr gehört, erstmal noch den Sprachkurs Deluxe, bitte knapsen Sie mit dem Synapsen, und dann habe ich euch ja auch schon angekündigt, Udo Lindenberg, Commander Superfinger. Ist jetzt natürlich vielleicht nicht jedermanns Sache so, und manch einer fragt sich, warum hat der Camur das da reingebracht, aber ich finde einfach auch der Text super geil und es ja, ist halt auch irgendwie Elektro. Genauso wie Ich bin ein Träumer von Such a Search featuring Jazz Kantine, für mich ein wunderbarer Song. Ich liebe diesen Text, unter anderem hat mich diese Gruppe Such a Search auch einiges gelehrt im Leben, was musikalisches und Denken betrifft, egal. Habe ich jetzt gespielt. Hier geht es jetzt gerade weiter mit Whirlpool Productions From Disco to Disco, und danach geht es auch weiter mit T-Raumschmiere, Himmel über Berlin, und danach bleiben wir in Berlin, und zwar mit Thomas Lisaras Sommer in Berlin. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei unserer Reise durchs Elektroland. Roma Kanskis wunderbare Welt der elektronischen Musik hier auf radiotalentfabrik.de. das mit den Übergängen, das versuche ich wirklich noch ein bisschen besser hinzukriegen, aber jetzt geht es hier weiter mit T-Raumschmiere, Himmel über Berlin, und wenn ich hier rausgucke, ich muss sagen, naja, sieht sehr bewölkt aus. Thank you. Intimität ist alles und ich mache ja hier eine Live-Show, von daher habe ich gerade Abstand genommen von der Idee, Thomas Lissera mit Sommer in Berlin jetzt direkt zu bringen nach T-Raumschmiere, sondern jetzt kommt erstmal Three Colors of White und danach kommt Alle Farben Sandmann. nights are over, send it. I'm so alone. Bum bum bum bum. Don't have nobody to call my own. Bum bum bum bum. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum. Bum bum bum bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Mr. Sandman. Yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman. Before we're too old, so please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us, please, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. Ja, Leute, so schnell ist schon wieder eine Stunde rum. Es geht schon wieder auf 17 Uhr. Ach, 17 Uhr sage ich, 19 Uhr zu. Das war jetzt erstmal alle Farben mit Sandman, beziehungsweise Sandmann, denn die Jungs schreiben das mit 2 N, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas mit der Betonung zu tun hat. Davor habt ihr gehört Three Colors of White, wer von der, das Lied hieß übrigens Berlin Wall, das ihr gehört habt. Und die kann man, die Jungs kann man auch bei MySpace finden. Also ich habe die irgendwie über MySpace gefunden, die sind nicht ganz so bekannt. Noch ein kurzer Spruch zu Farben, alle Farben, ich kann es nur empfehlen, die gibt es auch, die haben auch eine Homepage, allefarben.de, glaube ich. Und ja, auf Soundcloud könnt ihr die auch finden und die haben richtig, also der Typ hat richtig krasse Mixes drauf. Wollte ich nochmal erwähnen, kommt glaube ich auch aus Berlin, keine Ahnung, da bin ich noch in meiner Recherche noch etwas rückständig. Ja, so viel dazu, ich könnte jetzt kurz nochmal ein bisschen Werbung machen und zwar für die unter euch, die mir gerade zuhören hier bei Romakanskis wundervollen Welt der elektronischen Musik auf Radio Talentfabrik.de. Ich bin am 16. April 2012 am Richardplatz 16 in Berlin, Neukölln auf der Bühne und zwar mit dem hochgeschätzten Wolfgang Endler. Gedichte und Geschichten aus Neukölln, Restdeutschland und dem Rest der Welt. Nur kurz mal was zum Wolfgang Endler. Kleiner Spruch von ihm, konsequenter Pazifismus. Nur über meine Leiche, sagte die Spinne, inmitten ihres Netzes, im Rohr des Panzers. Ja, das ist Wolfgang Endler, meine Kunst und seine, das passt sehr gut. Von daher, ja, kommt vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt und gerade in Berlin seid, am 16. April um 19 Uhr, Richardplatz 16. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit Michael Baumann, Stick da Funk und danach gibt es noch einiges mehr auf unserer Reise ins Elektroland. Stick me with the funk! We'll be right back. Wow, ich merke da, ich habe gerade ein bisschen technische Probleme irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, aber der Track hat sich gerade ziemlich aufgehangen gehabt, kurzzeitig. Na gut, dann benutze ich jetzt einfach mal die Zeit, um so ein bisschen die Tracks, die ich spielte, zu rekapitulieren sozusagen. Ah, jetzt fangen wir an bei Spieltape. Das ist ein russischer Produzent und DJ, kommt aus Arkhangelsk in Russia, in Russland und heißt Alexander Malyutin. Also Arkhangelsk, ich kann das nicht richtig so ausdrücken, wie das ist. Ihr wisst aber, dass ich Sprachlegastheniker bin, von daher, das passiert mir immer wieder. Danach gab es Steve Buck, The Minimal Funk. Und, danach gab es erstmal Paul Kalkbrenner, genau, ich muss aus dit Milieu raus. Ist ein ziemlich cooler Song, nicht ganz so bekannt wie so manch andere, aber das ist ja genau das Interessante bei uns hier, bei unserer Reise durchs Elektroland, dass die Musik nicht immer so bekannt ist, deswegen hört ihr das ja auch. Genau, danach gab es Steve Buck und im Moment läuft My Robot Friend Dial Zero und danach, wenn das jetzt geklappt hat, gibt es noch etwas von Tony Latenz. Ihr wisst ja, ich spiele ihn immer wieder in meiner Show. Gut, liegt auch daran, dass er echt mein bester Freund ist. Aber er macht auch wirklich verdammt gute Musik. Und nur weil er mein bester Freund ist, wäre das jetzt keine Berechtigung, um immer wieder in der Sendung aufzutauchen. Also wie gesagt, danach gibt es noch einen Song von Tony Latenz, der wie gesagt auch ein Netlabel betreibt, schall-netlabel.com. Das sei hier auch nochmal erwähnt an dieser Stelle. Ja, und ich bin jetzt wieder raus aus dem Geschehen und ja, viel Spaß mit My Robot Friend und danach kommt Tony Latenz. We'll be right back. Ja, das war Trentmüller mit Brana und davor habt ihr gehört Agua, von Toni Latenz. Und wir machen jetzt auch gleich weiter mit Audiomontage Funkit. Ich hoffe, dass das so passt. Geiler Sound. Der Gute kommt übrigens aus Großbritannien, Audiomontage und nennt sich Jamie Odell. Wir machen gleich weiter nach diesem wunderbaren Track von diesem herrlichen Produzenten mit Rodriguez Junior Lila. We'll be right back. wäre mal eine Überlegung, 24 Stunden lang Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik. Ob ihr damit spielt, das ist mir nicht ganz so klar. Wir können es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ihr hört im Moment noch Rodriguez und danach gibt's ein wenig Massive Attack. Ja, und zwar Black Mike. Hört es euch mal an, es wird euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr euch jetzt gerade wundert, warum meine Stimme so seltsam mit der Musik, ich bin gerade am Testen, ob ich immer die Musik runterfaden muss oder nicht. Vielleicht kann mir der ein oder andere darüber mal etwas sagen, ich muss es mir später erst anhören, aber egal, jetzt geht's gleich weiter hier mit Massive Attack. habe ja schon angekündigt, dass ich überziehen werde. Von daher werden sich die nächsten Sendungen, die darauf folgenden Shows um circa 20 Minuten verzögern. Ich bitte darum Verständnis, aber es funktioniert einfach gerade im Moment nicht anders. Ist ja auch okay. Wir hören im Moment noch Massive Attack, Massive 9, Black Mike und danach geht es weiter mit Tech Industria. Danach folgt Mabik im Holze, anschließend Demir Gypsy und danach gibt es jetzt ein für alle Mal eine Premiere hier im Radio und zwar Freigeist von Grenzfall. Das wäre dann mein Outro. Aber wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, die nachfolgenden Sendungen werden sich verschieben und von daher geht es jetzt hier noch ein bisschen weiter mit Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik. Reise ins Elektroland hier auf radiotalentfabrik.de, radio-talentfabrik.de.

Ja, schade, schade, schade, aber wir haben unseren Zenit erreicht für heute. Es ist 20.09 Uhr, das bedeutet, so langsam geht die Reise ins Elektroland zu Ende. Ich persönlich habe jetzt noch zwei Tracks für euch, nämlich im Moment Demir mit Gypsy. Und danach geht es noch einen letzten, sozusagen mein Outtake für heute. Das ist ein Song, den ich selbst produziert habe, und zwar unter dem Namen, unter dem Namen Grenzfall Elektro. Ich bin am Überlegen, das mit Doppel-L zu schreiben, sozusagen Grenzfall Krank Elektro oder so, keine Ahnung. Der Song heißt Freigeist, den möchte ich euch dann sozusagen zum Schluss noch präsentieren. Ich benutze jetzt den Song von Demir, Gypsy, noch um mich bei euch erstmal zu bedanken dafür, dass ihr mir immer wieder die Treue hält und zuhört, dass ihr überhaupt euch diese 2 Stunden gebt. Macht mir Mut, weiterzumachen. Ja, dann wünsche ich euch schon mal jetzt frohe Ostern, dicke Eier. Dicke Ostern, frohe Eier oder wie auch immer. Also, dass ihr eine schöne Zeit habt, dass bei euch, wo auch immer ihr in diesem wunderschönen Land seid, in diesem wunderschönen Planeten seid, dass ihr gutes Wetter habt. Ich weiß nicht, ob wir in Berlin gutes Wetter haben. Ich hoffe doch, denn ich möchte grillen gehen. Ja, und ich empfehle euch auch, holt den Schwenker raus, packt den Schwenker drauf und schwenkt, bis es nicht mehr geht. Da bin ich auch schon direkt bei dem Thema Grüßen. Ich grüße alle meine Freunde und Bekannte aus dem Saarland, angefangen von Toni Latenz über den guten Matti Malek bis zu Joachim und wer mir da alles einfällt, Ben und die ganzen Konsorten. Ich grüße auch alle Berliner, die mir eventuell zuhören. Grüße das ganze Team von radio-talentfabrik.de. Ja, und dann mache ich nochmal kurz Werbung, habe das anfangs der Sendung nochmal erwähnt, also die, die in Berlin gerade am Start sind, 16. April, 19 Uhr, Richard Platz 16, Wolfgang Endler und Camur, zu dem Thema Geschichten und Gedichte aus Neukölln, Rest Deutschland und im Rest der Welt. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ich euch da begrüßen dürfte und ihr mich da mal live on stage hören könnt. Ja, Eintritt frei, Bier nicht, außer für mich als Künstler natürlich. Das ist der einzige Grund, warum ich da hingehe. Könnte man so sagen, ja. Okay, ich entschuldige mich bei den nachfolgenden Künstlern, was auch immer, die jetzt danach bei Radio Talentfabrik irgendwas machen, dass es sich ein bisschen verzögert hat, aber mein Gott, so ist es nun mal mit Live-Sendungen, manchmal überzieht man einfach, Thomas Gottschalk macht das täglich und wird demnächst abgesetzt, fragt mich einfach, warum der, na, egal, ist eine andere Geschichte. Ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Ideen, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr bei Facebook seid, Radio Talentfabrik hat da eine Seite, da könnt ihr euch auf jeden Fall gefällt mir drücken und über den Weg mir irgendwas zukommen lassen. Des Weiteren bin ich am Überlegen, eine extra Facebook-Seite zu machen für diese Sendung. Wäre vielleicht ganz interessant, da mal ein paar Infos zu bekommen, Feedback zu bekommen. Ist das denn gewollt? Macht das Sinn? Ja, das war's schon wieder. So schnell geht eine Woche vorbei, so schnell gehen 2 Stunden vorbei. Mir hat es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dienstags ab 18 Uhr die Reise ins Elektroland ausrufen kann und euch als Reisebegleiter behilflich sein darf. Whatever, würde jetzt Ben sagen, ein guter Freund von mir. Ja, ich rede mich gerade mal wieder um Kopf und Kragen, das heißt, ich würde sagen, ich bin jetzt einfach raus. Wünsche euch, wie gesagt, noch eine gute Woche, frohe Ostern, dicke Eier, etc. pp. Und würde einfach sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dienstag, 18 Uhr, keine Ahnung, was für ein Datum das ist. Naja, ihr werdet es ja mitkriegen. Ja, bis denn dann und lauscht bitte noch dem darauf folgenden Song, denn ja, ist was von mir und ein bisschen Eigenweihberäucherung, wie auch immer, kann ja nicht schaden. Also von daher würde mich freuen, wenn ihr noch diesen einen Song dran bleibt und mir dann nächste Woche wieder euer Gehör leiht, wenn es wieder heißt Reise ins Elektroland, Romakanskis wundervolle, wunderbare Reise ins Elektroland, wunderbare Elektromusik, whatever. Ihr merkt, ich bin auch schon raus. 2 Stunden waren zu lang. Ich verabschiede mich hiermit mit dem letzten Song und wünsche euch viel Erfolg in der Woche.